1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns ganz pünktlich zur Stelle. Im Fernsehen sind wir nicht zu sehen, sehe ich gerade, sondern da ist irgendein Standbild. Das ist auch lustig. Naja, ich sage einfach mal schönen guten Abend. Vielleicht hört man uns zumindest im Fernsehen, im Radio. Sind wir ja gut zu hören. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht und die Telefonnummer ist wie immer 0800 220 50 50. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht eure immer noch ein Standbild im Fernsehen. Da sehen wir zwei junge Leute sitzend am Rhein, aber ihr seht uns nicht. Naja, dann fangen wir mal an. Wir fangen an mit Heike und Heike ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Heike. Hallo. Ja, Heike. Ich habe ein Problem. Ja? Ich habe einen mehrfach schwer behinderten Sohn, ist aber durch die Geburt beim Versagen eines Oberarztes eben halt dann schwer behindert zur Welt gekommen. Wie alt ist denn der Sohn, Heike? Mein Sohn ist 17. Ja, und geworden. Welche Behinderungen hat er? Habe jetzt das letzte Jahr mit der Schule derartigen oder die letzten zwei Jahre extreme Probleme. Mhm. Welche Probleme Behinderung, sagst du mir, Sinne, Heike, weil, Heike, sagst, ja? sagst du mir, welche Behinderungen er hat? Ja, mein Sohn hat Hydrocephalus, das ist ein sogenannter Wasserkopf. Er ist zweimal am Herz operiert worden, dreimal an den Füßen operiert worden. Er hat Meningitis gehabt, er kann nicht reden, also sich ordnungsgemäß sich verständigen. Er kann ein paar Bruchwörter und gerade reden und also reden kann er nicht so ganz klar. Also er kann keine Sätze sagen, es kann ihm, er kann nicht sagen, wenn ihm jemand Leid zu Schaden zufügt. Ja. Er fängt dann an zu weinen an oder schlecht um sich, um mir das verständlich zu machen. Mhm. Kann man sagen, dass auch in, im gewissen Sinne eine geistige Behinderung vorliegt? Ja, die hat er. Geistig spastig gelähmt auch noch. Mhm. Ja. Teilweise auch autistisch, das ist jetzt dieses Jahr, voriges Jahr von der Uniklinik festgestellt worden. Und jetzt sagst du, dass es seit einiger Zeit, er ist jetzt 17 Jahre alt. Also extrem die letzten zwei Jahre das Gefühl, dass die Schule extrem ihn am Mobben ist. Schließen den von sämtlichen Gesellschaften aus, die da stattfinden. Da darf er nicht mehr mit teilnehmen. Aber er ist doch bestimmt in einer Behindertenschule. Richtig, ja, aber trotzdem wird das da gemacht. Da sind viele, die sind nicht am Rollstuhl gebunden. Mein Sohn ist da überwiegend am Rollstuhl gebunden, weil auch ihm seine Muskeln nicht mehr richtig machen seit der dritten OP. Woher weißt du das, wenn er das gar nicht so erzählen kann, dass da... Ich bin in der Schule gewesen und ich bezahle ja zum Beispiel auch wie Pützchens Mark Phantasialand vor und die nehmen dann ihn nicht einfach mit. Dann heißt es, kommen Sie mit Ausreden, wie wir können dann den doch nicht mitnehmen wegen dem Rollstuhl. Ach so, ich verstehe. Das Mobbing findet nicht von den anderen Schülern statt, sondern von Seiten der Schulleitung. Richtig, von den Lehrern und von den von der Schulleitung, ja. Ja, das ist ja ein Skandal. Und ich unterbreche im Kurs. Ich begrüße mal ganz herzlich die Fernsehzuschauer. Unser Bild ist nämlich jetzt da. Wir wissen nicht, was hier los war. Irgendein Teufel in der Technik war zugange, aber nun sind wir da und das ist auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr uns gehört habt. Ich sage euch mal ganz kurz, dass Heike gerade am Telefon ist, der einen sehr schwer behinderten Sohn hat, 17 Jahre alt, eine geistige Behinderung, auch stark körperlich behindert ist und er wird in der Schule gemobbt, in der Schule für körperlich behinderte oder für behinderte Menschen und zwar nicht gemobbt von den Schülern, sondern... Oh. Aber wie du es gerade erzählt hast, eben auch von Seiten der Lehrer oder der Schulleitung. Richtig. Dann sag doch nochmal ein paar Beispiele, die für dich sehr, sehr krass sind. Krass ist zum Beispiel, wir wurden gerufen, mein Ex-Mann und ich wurden gerufen zum Elternsprechtag. Ich komme da an, der Medi wurde auf den Boden geschliffen von einem 18-, 19-Jährigen. Was wurde auf den Boden geschmissen? Also durch den ganzen Boden geschliffen. Also wir haben den halb an der Haare und an dem Nackenwirbel, also am Pullover dann den entlang gerissen. Der ganze Boden geschliffen. Verstehe ich nicht. Wer wurde da auf dem Boden? Ja, mein Sohn ist, weil der kann ja ein paar Schritte gehen. Mhm. Also er kann nicht durchständig gehen, weil die Muskeln nicht arbeiten. Ja, ja. Und dann fängt er an, schwach zu werden, dann muss er sich hinsetzen. Mhm. Und weil das nicht so geklappt hat, wie die das wollten, da hatten sie den über den Boden geschliffen. Mhm. Dann hat der sogenannte Ersatz-CV oder was das sein sollte, mhm, den gegen der Wand gedrückt und den direkt an der Kehle gepackt. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Weil ich das vor Ort gesehen habe. Ich wurde noch gerufen worden zum Elternsprechtag. Ach, bei dem Elternsprechtag war das zu sehen? Ja, sicher. Mhm. Ja. Naja, war mir nicht klar. Unten war mir nicht in klar. So eine Auffangstation rein, mhm, damit der oben nicht durch seine Hyperaktivität und ADHS-Störung... Okay, aber wenn man sowas sieht, muss man doch sofort Alarm schlagen. Ja, ich wollte ja gerade die Polizei rufen. Ich hatte ja die Schule zusammengeschrien und habe auch Handy rausgeholt, wollte ja die Polizei rufen. Und dann kam der Direktor an und es kam die Lehrerin runtergelaufen. Ja, und was sagen die? Haben das noch gesehen gehabt und dann meinten sie, ich soll nicht eine Anzeige machen. Die würden sich um die Sache kümmern, das würde nicht mehr vorkommen, das wäre angeblich ein einmaliger Ausrutscher. Aber es war ja, so wie du mir das gerade erzählt hast, war das ja nicht einmalig sowas. Nein, das waren ja noch mehrere Sachen vorgefallen. Was ist denn von Seiten der Lehrer oder von Seiten der Schulleitung vorgefallen? Von der Schulleitung eben halt dieses komplette Ausstoßen, wenn irgendwas ist, wie Weihnachtsfeier oder auch jetzt bei dem St. Martin, dann verarschen sie den noch. Stopp mal, wir müssen, Heike, wir müssen das ganz klar sagen, sonst bringt das nichts. Ausstoßen bei der Weihnachtsfeier. Heißt das, er durfte nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen? Richtig, da fangen die an und suchen einen Grund und sagen, der Medi ist krank und der Medi ist nicht krank. Oder die sagen auf einmal ganz schnell, holen Sie Ihr Kind ab, da stimmt irgendwas nicht, ja, und ich renne dann zum Arzt 100 Mal. Und die lassen sich irgendwas einfallen, nur um den Medi nicht dran teilnehmen zu lassen. Gibt es da nicht die Möglichkeit für dich, die Schule zu wechseln? Jetzt nicht mehr, der ist jetzt nur noch bis zum 18. Lebensjahr dort und dann kommt er in einer Behindertenwerkstatt rein. Mhm. Aber das Problem ist jetzt nochmal um den Wechsel. Ich hätte die Möglichkeit gehabt in Köln, mhm, und das ist aber mit Heimunterbringung und ich will mein Kind nicht im Heim tun. Verstehe, das heißt, du bist ja in einem Dilemma, eine Zwickmühle. Richtig. Auch wenn er erst in einem Jahr 18 wird, ist es immerhin ein Jahr und ein Jahr kann man dem Jungen ja sowas nicht antun. Der muss doch dann immer mit Angst oder mit Widerwillen in die Schule fahren. Er geht ungern zur Schule. Er fährt zwar gerne Bus, weil er auch Bus sagen kann. Er ist nicht gerne in der Schule. Ich habe auch das Jugendamt eingeschaltet. Ich habe auch das Schulamt eingeschaltet. Mhm. Und das Jugendamt ist ja auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, Ihr Sohn wird ja jetzt 18, Ihr Sohn kommt in der Pubertät, tun wir es mal abschieben im Heim. Und jetzt habe ich da auch noch teilweise den Druck darauf, weil die den so gerne haben möchten. Und ich habe schon gesagt, ich gebe mein Kind nicht ab für euch. Dann sind selber Kinder auf der Welt und bringt sie selber im Heim. Ja, ja, klar, da hast du recht, da hast du recht. Aber wenn solche Zustände herrschen, ist das ja ein Skandal, wenn von Seiten der Lehrer und der Leitung nicht die schützende Hand auf einen solch behinderten Jungen gelegt wird. Da hat noch keiner irgendwie versucht, die Wogen zu glätten und hat mit dir gesprochen, wir kriegen das schon hin und wir bemühen uns irgendwie was Versöhnliches gesagt. Die Nina, die sagen, pass mal auf, die Nina, die bei mir im Haus wohnt, die hat dort gearbeitet. Mhm. Die hat mich direkt angerufen, da standen die Tränen in den Augen, dann hat sie die Arbeit hingeschmissen, hat sie krank gemacht und kam direkt hier an und hat mir dann direkt erzählt, wie sie mit meinem Kind umgegangen sind. Und die anderen standen daneben und haben aber nichts gemacht. Weiß das Jugendamt auch? Ja, weiß das Jugendamt. Und deswegen haben sie die Nina jetzt da rausgefeuert aus der Lebenshilfe, weil die eben halt zu viel mitgekriegt hat und jetzt den Mund aufgemacht hat. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt hast du gerade einen Namen genannt. Diese Institution kann sich jetzt in diesem Moment hier nicht wehren. Da steht jetzt eine große Beschuldigung im Raum. Ich würde mal vorschlagen, das beenden wir mal hier an der Stelle, weil ich nicht entscheiden kann, ob das alles so stimmt, ob es nicht stimmt. Doch, das stimmt. Ich habe ja auch Beweise. Ja, ja, okay. Ich glaube dir das schon, Heike, aber du verstehst, dass wir die Gegenseite ja jetzt hier im Moment nicht haben und die Gegenseite nicht sagen kann. Deswegen schlage ich vor, dass wir dich jetzt mal zurückrufen und das mal versuchen, im Hintergrund zu regeln und dir natürlich auch noch versuchen, eine Hilfe anzubieten, dass du da etwas Unterstützung bekommst. Einverstanden? Ja, okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Ja, okay. Ja? Gut, Heike. Tschüss. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. So, und schon geht es weiter mit Jessica. Und Jessica ist 25. Guten Morgen, Jessica. Guten Morgen. Jessica, um was geht's bei dir? Ja, und bei mir geht's darum, also ich habe eine 2-jährige Tochter. Ja. Lebt mit ihrem Vater aber getrennt, weil er hat mich halt 2-mal krankenhausreif geschlagen. Das letzte Mal, da war meine Tochter 5 Monate alt. Mhm. Und ja, jetzt fängt so langsam an, dass wir uns halt wieder öfter sehen, halt wegen der Tochter auch. Mhm. Und jetzt kommt das alles so ein bisschen bei mir hoch. Wir haben gestern halt ein Foto gemacht, wo wir halt alle zu dritt drauf sind, weil wir halt noch keins davon haben. Und ja, dieses Foto gucke ich mir halt jetzt gerade die ganze Zeit an und mir schlagen Gedanken rum. Und ja, ich habe das Gefühl, das kommt halt alles wieder hoch, halt die Familie, die wir wollten. Und wie lange warst du damals mit diesem Partner zusammen? 3 Jahre. Mhm. Und jetzt ist die Trennung, wie lange liegt die zurück? Da war meine Tochter 5 Monate alt und ja, das ist jetzt schon, ja, sie ist jetzt 2. Ah ja, also schon eine ganze Weile. Mhm. Ja, genau. Er hat dich in dieser Zeit 2-mal krankenhausreif geschlagen. Ja. Was heißt krankenhausreif konkret? Ja, so leichte Gehirnerschütterung, geprellte Rippen, blaues Auge. Halt solche Sachen und warst du dann auch im Krankenhaus? Ja, ich müsste 2-mal halt bleiben auch. Mhm. Und halt zur Beobachtung wegen der Gehirnerschütterung, weil halt immer sowas wie kann man das sagen, eine Kopfnuss halt im Raum stand. Er hat mir halt einen von Schädel gedonkt dann auch mit seinem Kopf, so dass ich halt auf den Boden gefallen bin. Warum hat er das gemacht? Ja, das passierte halt immer, wenn er Alkohol trinkt, dann wurde er halt aggressiv und dann kamen schneller Streitigkeiten auf, die dann ausgeartet sind und so genau weiß ich es bis heute eigentlich nicht, weshalb es so einen Grund gibt. Also da kann ich sowieso keinen für verstehen. Wie hat er sich denn danach dir gegenüber dann verhalten, am nächsten Tag zum Beispiel? Meistens haben wir uns dann am nächsten Tag nicht gesehen, weil das erste Mal, da war ich dann halt weg. Da bin ich dann halt auch abgehauen, da bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe da halt paar Nächte auch übernachtet. Und Na gut, aber irgendwann habt ihr euch dann gesehen. Wie hat er sich dann verhalten? Ja, ihm tat es halt leid und ja, es tut ihm so leid, dass er mich halt gespannt hat. Und ja, da kamen so komische Entschuldigungen, die ich aber auch nicht verstehen konnte. Ja, die ich eigentlich bis heute nicht verstehen kann, weil er jetzt bis heute sagt dann auf einmal, ja, es war ja auch meine Schuld. Ach so, das sagt er heute auch noch? Ja, Habt ihr denn heute über diese Sachen nochmal gesprochen? Jetzt aktuell? Ja, also bei mir kommen sie halt immer wieder hoch, weil ich es immer noch nicht verstehe. Ich habe das erste Mal das auf seinen Erzeuger geschoben, weil er das halt auch mit seiner Mutter gemacht hatte und ihn halt auch anrühren wollte oder gemacht hat. Aber du hast jetzt aktuell mit ihm nochmal darüber gesprochen? Ja, genau. Und dann sagt er jetzt, auch nach so viel Abstand, sagt er immer noch, na, du warst ja auch mit Schuld. Nee, jetzt sagt er gar nichts mehr dazu. Also er will über das Thema gar nicht mehr reden. Das sind ja alte Sachen und darüber will er halt nicht mehr reden. Und er trinkt halt auch keinen Alkohol mehr in meiner Gegenwart. Mhm. Zeigt er denn so Signale, dass er wieder mit dir zusammen sein möchte? Nein, also mir kommt es teilweise so vor, ja. Weil er sucht schon so ein bisschen die Nähe. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich, es könnte ja auch wegen seiner Tochter sein. Und aber auf der anderen Seite verstehe ich dann nicht, wenn wir dann da sitzen halt mit unserer Tochter, wenn er mir dann auf einmal einen Kuss gibt und dann... Kann man entsprechend natürlich interpretieren. Ja, genau. Willst du denn? Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn ja nicht geschlagen. Also meine Gefühle sind da, wo sie waren. Und ja, aber er hätte dich geschlagen. Moment, du hast ihn nicht geschlagen. Ja, aber er hat dich geschlagen. Was hat denn das mit deinen Gefühlen gemacht? Wenn er dich zweimal sogar krankenhausreif geschlagen hat. Ja, verletzt hat es mich schon. Enttäuscht war ich auch. Aber meine Gefühle sind eigentlich schon immer noch da. Also die verschwinden auch nicht. Versucht das mal zu abstrahieren, wären die Gefühle auch da, wenn ihr kein gemeinsames Kind hättet? Das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich gar nicht so sagen. Kann natürlich sein, dass du jetzt irgendwie das Idyll der Familie haben möchtest. Mit ihm? Ja. Ja, wenn ich mir das Bild so angucke, wir drei zusammen, ja natürlich. Mhm. Ich habe bis jetzt auch keinen anderen Partner gehabt, geschweige denn irgendwas anderes und ich kann es einfach nicht. Hat er denn? Das weiß ich nicht. Da redet ihr auch nicht drüber oder sowas. Mhm. Also ich weiß, ich kann es nicht, ich kann nicht flirten, ich kann so gar nichts machen, weil ich immer das Gefühl habe, ich gehe ihm fremd und ich komme halt so nicht wirklich. Du hast immer noch das Gefühl, du gehst ihm fremd? Ja. Obwohl ihr jetzt so lange getrennt seid? Ja. Das ist ja absurd. Weil ich immer das Gefühl habe, dass er wieder zurückkommt, dass es alles irgendwie, ja, so traumäßig war, weil ich das einfach nicht wahrhaben kann, so, weil er hatte eine Familie, er hatte eine Wohnung mit Garten. Mhm. Na gut, schön und gut. Er hat dich absolut mies und beschissen behandelt. Ja. So, und da gibt es jetzt kein Aber und da gibt es kein Ja-Aber, da gibt es gar nichts. Das muss man erstmal so hinnehmen. Und ich finde, da muss jemand schon sehr, sehr viel unternehmen, bevor er dann wieder eine neue Chance kriegen sollte. Ja, das ist. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du da eher jetzt nach ihm greifst, als das umgekehrt der Fall ist. Gut, er gibt den Kuss, aber das war es bisher auch. Ja, das kann sein, weil ich habe jetzt meine Tochter alleine jetzt erstmal großgezogen. Und wenn er es wirklich würde wollen, dann könnte er ja viel offensiver an dich rangehen und sagen, pass mal auf, das tut mir wahnsinnig leid, was damals passiert ist. Es ist viel Zeit vergangen und ich habe mich wirklich verändert. Ich trinke keinen Alkohol mehr und so weiter. Lass uns nochmal eine Chance versuchen. Er trinkt ja noch Alkohol, das weiß ich ja. Ach so, ich habe gerade verstanden, er würde nicht mehr Alkohol trinken. Nee, in meiner Gegenwart nicht. Na gut, das wäre ja noch schöner in der jetzigen Situation. Ja, also in meiner Gegenwart. Ich bin da skeptisch, Jessica. Ich bin da skeptisch. Also ich finde auch merkwürdig, dass du immer noch ein schlechtes Gewissen hast, wenn du flirten würdest. Du bist von dem Typ getrennt. Der ist irgendwie da nicht mit abgeschlossen. Ich weiß nicht warum. Also, bevor der nicht wirklich klar bekundet, dass er sich verändert, dass alles anders werden sollte, würde ich da auf keinen Fall einen Schritt rangehen. Auf keinen Fall. Ja. Es ist schon wahnsinnig genug, dass du überhaupt das noch überlegst, finde ich. Wenn mich jemand zweimal krankenhausreif geschlagen hätte, wäre diese Verbindung für immer, für dieses Leben zu Ende. Das sagt mir auch jeder, ja. Aber ich weiß nicht, wieso ich damit nicht abschließen kann. Dann denk drüber nach. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, reicht nicht aus fürs Leben. Da muss man grübeln, was das ist. Warum will man das? Warum funktioniert man so? Das tue ich jetzt seit anderthalb Jahren und ich komme nicht weiter. Nicht, dass du wieder in ein Unglück hineingerätst, weißt du? Hm. Du hast ein Kind. Genau, aus dem Grunde hatte ich damals eine Wohnungszuweisung gemacht, halt mit der Polizei, dass er halt auch aus der Wohnung komplett auszieht und das soll auch auf jeden Fall so bleiben, da stehe ich auch zu. Vorschlag. Wie wär's, wenn du dich vielleicht für einige Male mal in eine Beratungsstelle gehen würdest? Um einfach mal so ein bisschen mehr über dich rauszukriegen. Vielleicht könnte es sogar auf eine kurze Therapie hinauslaufen. Dass du mit einem Psychologen, einer Psychologin mal so an dir arbeitest, um mal rauszukriegen, warum ticke ich eigentlich so, ich, Jessica. Ja, das bin ich ja schon. Also ich bin wegen anderen Dingen da und mir sagt man halt nur, das hat was mit Verlustängsten zu tun und es kommt extrem hoch, so, weil dieses Foto alleine, das. Bist du in einer richtigen Psychotherapie im Moment? Ja. Ach so. Im Moment, ja. Und ja. Da thematisierst du diese Geschichte auch? Ja, ich habe da mal drüber gesprochen. Ja, es geht halt darum, mehr so über Depressionen halt, weil ich damit ziemlich zu knabbern habe, halt auch seitdem wir getrennt sind noch mehr. Und weil mir das halt nachhängt einfach. Und das heißt, da ist noch ein ganz großes Problemfeld, wenn du an Depressionen leidest. Also, ich würde gerne, dass meine Fachfrau sich mit dir jetzt weiter unterhält. Denn da muss ein richtiger Fachratschlag kommen, wie du da vielleicht auch in dieser Therapie, was du da noch anders machen könntest oder was du noch zusätzlich machen könntest. Ich würde an der Stelle, das würde, sage ich dir mal so, von meiner Seite aus, erstmal mich noch intensiver mit mir selbst beschäftigen, bevor ich den Schritt zu dem Typ gehe. In der großen Sorge, dass du dir Schlechtes antust und letztendlich dann noch deinem Kind Schlechtes antust. Wenn das im Moment so ganz gut, wenn das im Moment ganz gut läuft, dass er sich um das Kind kümmert und er das Kind ab und zu sieht, das ist ja so, ne? Ja. Dann ist das ja auch schon mal in Ordnung, aber ich wäre erstmal sehr vorsichtig. Jetzt möchte ich, dass du mit der Sabine, das ist meine Psychologin, heute Nacht sprichst. Und das passiert alles im Hintergrund dann. Ja, ist okay. Jessica, da bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, ist in Ordnung. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Morgen heißt unser Thema. Morgen haben wir ja Themennacht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und da heißt das Thema, ich werde nicht alt werden. Und ich möchte gerne mit jungen Leuten reden, die aufgrund einer, ja wahrscheinlich einer Erkrankung nicht lange leben werden oder nicht mehr lange leben werden. Wenn ihr euch gerne melden wollt, dann macht das per Mail domian@wdr.de oder auch morgen dann vor der Sendung ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder während der Sendung natürlich auch zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Ich werde nicht alt werden, das ist unser Thema morgen. Hier ist Karin und Karin ist 52. Guten Morgen, Karin. Hi, morgen Domian. Hallo Karin. Wenn ich das alles so höre, dann habe ich irgendwie nur Luxusunbefindlichkeiten. Ach, leg mal los, um was geht's denn? Also Luxusunbefindlichkeiten bedeutet, ich bin ein bisschen verstört und verunsichert. Warum? Ich bin das misshandelte, missbrauchte Kind, war 23 Jahre mit meinem Alkoholiker verheiratet, habe zwei zauberhafte, wohlgeratene erwachsene Kinder, die aus den beiden was geworden ist. Mein Ex-Gatte ist wieder unterm Pantoffel, also nur da kann er weiter trinken und ich lebe seit 8 Jahren alleine. Wie er ist wieder in einer Beziehung. Ah, und ist auch gut so. Ja. Das finde ich gut. Ich muss nicht mehr aufpassen. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. So, und nun lebe ich seit 8 Jahren alleine und fühle mich ganz wohl damit. Mein Leben ist geordnet. Ich habe mit meinen ganzen psychischen Problemen irgendwie, naja, bin ich so damit klargekommen, dass ich damit leben kann und alles ist gut. Und das ist das Problem. Ja. Ja, dann habe ich mich listen lassen, dann bin ich 1,80, wiege 60 Kilo, das Ganze sieht nett, ist nett anzusehen. Du hast dich liften lassen? Ja, nicht unbedingt, sehe ich nicht unbedingt aus wie 52, habe so da meinen Spaß daran, aber habe das nicht gemacht, um irgendwie... Erzähl es uns kurz, was hast du denn im Gesicht machen lassen? Keine Falten mehr, die Augen sehen schön aus, ich sehe halt attraktiv aus. Also ich würde dich jetzt, wenn ich dich auf der Straße sehen würde, höchstens 39 schätzen. Ja, würde ich so sagen. Super. Also, aber ich sag ja, ich sehe keinen Tag jünger aus, als ich bin, aber ich sehe besser aus, als ich. Verstehe. Ich bin eben halt gut für mein Alter. Was hast du hingelegt für das Lifting? Das erzähle ich jetzt nicht. Mann, das wollen alle wissen. Keiner fragt, hat ich das glücklich gemacht? Jeder fragt, okay, pass auf, ich mach dir ein Angebot. Ich frage dich, hat es dich glücklich gemacht? Und dann frage ich. Ich bin voll gut drauf. Super. Ich bin glücklich mit mir. Ich bin 1,80 groß. Sehr gut. Die Frage habe ich gestellt. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wie viel hat es gekostet? Wie viel hat das Glück gekostet? Mann, ey, so teuer war es nicht. Ich lebe in Bremen und da ist das nicht so teuer. Okay, in Bremen kann man sich billig liften lassen, habe ich auch schon gehört. Und wir haben ganz hervorragende, wirklich. Also auf jeden Fall ist das Ganze ansehnlich. Das ist, also wenn ich mich mit Madonna vergleiche, die im gleichen Alters ist, dann sage ich, mein Gott, was hat die für viel Geld bezahlt und wie schlecht sieht die aus? So, also das klingt doch gut. Problem. Genau, ja, das klingt gut. Mein Problem ist, ich bin glücklich mit meinem Leben, ich komme prima klar. Ich, trotz aller Missbrauch und Misshandlung und alles in der Kindheit, habe ich mich gefunden. Ich möchte keine Beziehung mehr, ich möchte keinen Mann mehr und letzten Freitag gehe ich los. Er spricht mich wie üblich einer an und er kriegt nicht wie üblich die Abfuhr, die alle kriegen. Und schon war es passiert? Süße 33 Jahre. Nein! Mein Sohn sein, der kleine Bruder von Till Schweiger, spricht zusammenhängende Sätze. Aber es ist nicht wirklich der kleine Bruder von Till Schweiger. Aber er sieht so aus. Er sieht so aus. Ist doch Körper, Bodybuilding, gestählten. Wow. Also wirklich alles, was, wenn Katharine Deneuve durch einen Hollywood-Film läuft und lernt nun Brad Pitt kennen. Karin, du Glückspilz. Ja, doch schon. Siehst du, jetzt hat sich das. Jetzt aber hat sich das doch alles gar nicht will. Ach, jetzt hat sich das Liften gelohnt. Auch das verunsichert, ja. Naja, ich also weitergezogen und ganz gegen meine. Jeder kriegt eine Abfuhr. Jeder gut aussehende Mann kriegt eine Abfuhr von mir. Ich will keinen Mann, ich will keine Beziehung. Ich bin fertig, mir geht's gut. Ich will mich nicht verlieben. Okay, aber der kleine Bruder von Til Schweiger, der nicht der kleine Bruder von Til Schweiger ist, der hat keine Abfuhr bekommen. Der sich aber auch, der achtsam mit mir umgeht, der nicht gleich, ne? Also weißt schon, der spricht mit mir auf Augenhöhe, zusammenhängende Sätze. Hast du dich denn jetzt in den verknallt? Noch nicht wirklich, aber das ist... Wie oft habt ihr euch gesehen? Wie habt ihr, ja, man selber merkt das ja immer zuletzt. Okay, wie oft habt ihr euch gesehen? Pass auf, Folgendes ist passiert. Wir sind also losgezogen und haben in einer Disco, der ist dann auch noch einen halben Kopf kleiner als ich, macht aber ja nichts, aber wir waren schon ein sehr ungleiches Paar. Ja. Waren dann auch alleine, haben den ganzen Raum eingeladen. Der ganze Saal starrte uns an, hätte wohl gerne gelästert. Mhm. Aber das Ganze hatte eine Ausstrahlung, da passierte was Biologisches. Das, was jeder sich im Leben wünscht, was passieren soll, um dass man um seiner selbst willen. Die Ausstrahlung war da. Ja. Na? Ja, okay. Ich höre gebannt zu, ja, ja. Meine Tochter war dabei, die hat's gesehen, die haben wir zufällig getroffen. Habt ihr denn wenigstens geknutscht? Nein, wir haben ja nicht, wir haben ja noch über andere Leute gelästert. Ach so. Also, ja, jetzt mal, komm mal. Jetzt nur. Mal, Moment. Jetzt meine mal. Meine Tochter völlig schockiert wäre natürlich genau ihre Kragenweite. Jetzt mal Butter bei die Fische. Gab's schon Sex? Ja, natürlich. Na, endlich. Rationell. Wenn du 23 Jahre mit einem Alki verheiratet warst und nur sowas wie eine Bierlatte kennst, Entschuldigung, dass ich so direkt bin. Ich bin in der Handwerkerszene zu Hause. Ist schon okay, wir reden hier offen. Ja, weiß. Zumal ich aber ja die Finessen kenne. Ich habe gedacht, zeigt ihn erstmal nicht. Wo soll das hinführen? Wie war denn der Sex mit dem Bruder von Til Schweiger, der nicht der Bruder von Til Schweiger ist? Kannst du dir gar nicht vorstellen. So abgefahren. Ich habe dann auch schon gedacht, oh, hoffentlich mache ich mich schlapp. Weil, ne, weißt du, solche dicken Bodybuilding-Muskeln und ich glaube ja gar nicht, wie sich die anfühlen und wie die aussehen, wenn die 33 sind. Das war schon wirklich hammerhart. Mann. So. Ja, echt schlimm. Aber da du ja aussiehst wie 39, ist das doch alles okay. Ja, wäre der nun nach Hause gegangen, hätte gesagt, schön, ne, aber der Alten da war ja ganz nett, ne, kriegst noch ein Frühstück, saugst dir noch das Badezimmer ein und gehst nach Hause, nein. Also ich bin sicher, da bahnt sich jetzt so eine richtig große Sache an. Richtig, der läuft total verliebt hinter mir her. Ja, aber du läufst, glaube ich, auch ziemlich verliebt schon durch die Wohnung. Mich verstört in der Gegend und sagt, Hilfe, das fühlt sich so gut an. Guck mal, und du wolltest mit deinen zarten 52 Jahren keinen Mann mehr haben. Wollte ich eigentlich nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ja, ich meine, das sieht alles schön aus, aber es sieht auch für mich nur schön aus. Nein. Männer machen nur Ärger und Dreck. Mann, ey. Nicht naja, alle, nicht alle. Es gibt ja auch, es gibt da ja auch gewisse Ausnahmen. Du hast wahrscheinlich gerade eine Ausnahme. Ja, aber weißt du, was ich gar nicht kapiert habe? Genau wie ihr euch kennengelernt habt, auf der Straße? Nein, ich bin seit Jahren. Und hat ein altes Kleid ausrangiert, was ich ihr mal geschenkt habe. Ich hatte exakt dasselbe, 10 Jahre her und habe gesagt, hier, das ist das Ding. Dann wollte sie das in den Altkleidersack schmeißen und ich habe das an dem Abend angezogen. Und denk mal, geh mal in die oberalten Leute-Düsse hier in Bremen, geh da rein, setz mich da an die Theke, bestell da meinen Kaipi und ich hatte schon eine Flasche Champagner in Durst. Also ich war durchaus. Deshalb warst du wahrscheinlich auch locker drauf. Und dann hat er dich angesprochen. Ja, zusammenhängende Sätze. Ja. Und achtsam. Also nicht so blöde, ne? Natürlich. Also, ich gehe davon aus, wenn du so schwärmst. Was gekriegt hat. Er ist 33 Jahre alt, ist muskelbepackt und was macht er vom Beruf? Der arbeitet irgendwie so in einer Aldi-Szene, so Geschäftsleiter oder irgendwie so ein Quark. Also sehr der gut. Hat auch noch, dann hat der so ein Mercedes SLK. Wow. Ich meine nicht, dass man mich mit Autos beeindrucken könnte. Autos haben für mich 4 Räder und eine Farbe. Ach, ich glaube, dich kann man auch mit so einem schicken Auto beeindrucken. Nee, nicht wirklich. Nee? Nee, echt nicht. Ich bin da total bodenständig, also ja, so Blender und eher so. Mit Muskeln, ne? Na, auch nicht. Mehr so die Art, wie er mit mir umgeht, die Wertschätzung. Also Karin, ist doch eine tolle Entwicklung. Was willst du mehr? Nimm's doch mit. Nimm's mit, ja, und genieße es. Der arme Junge. Ach was? Mit so einer alten Frau wie mir. Na, hast du ihm denn gestanden, wie alt du bist? Ich weiß ja das und nicht. Jedes zweite Wort ist, du musst doch und überhaupt und. Nee, hast du es ihm gesagt, wie alt du bist? Ja, selbstverständlich. Ja, gut, sind die Karten doch geklärt? Liegen die offen auf dem Tisch? Aber weißt du, der weiß doch gar nicht, was der sich antut. Naja, aber du darfst jetzt dein Licht, wie sagt man, auch nicht unter den Scheffel stellen. Ja gut, aber ich meine, ich genieße es ja auch. Ja, na, darum geht es doch. Das nur. Ist der Hammer. Und offensichtlich steht er auf alte Frauen. Also. Ja, das finde ich schlimm. Wenn mein Sohn das machen würde, den würde ich, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben eine ballern. Also, pass auf, Karin. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich gratuliere dir sehr, dass das geklappt hat. Nein, also ich hätte gehofft, dass mir jemand eine Frage stellt, die ich mir eigentlich selber stellen müsste, aber in der Zeit Pheromonen verklärten Gehirn vielleicht nicht finde. Na, welche Frage wäre das denn? Die vielleicht eine vernünftige. Also ich habe jetzt nicht die richtige Frage gestellt. Schade. Ich hätte es gehofft. Nein, ich will das gar nicht jetzt kaputt machen durch irgendwelche komischen Fragen. Meinst du, ich kann das ruhig so machen, ohne dass ich da bei diesem jungen Herrn, ich meine, wenn ich dem erstmal erzähle, wo der Frosch, also hör mal, der ist keine 17 mehr. Der Kerl weiß, was er will. Und ja, wenn der sich drauf einlässt jetzt, dann ist das eure gemeinsame Sache und macht das, was möglich ist und genießt es. Punkt aus. Ende der Diskussion. Meinst du, ich darf die Zeit genießen, ohne dass ich mir ein schlechtes Gewissen machen muss, dass ich so einen jungen, frischen Herrn... Das sage ich dir mit voller Überzeugung, ja. Ja? Karin. Wirklich? Absolut ja. Gut. Genieß es. Dann schönen Sommer mit ihm. Herzlich da rein. Danke für den schönen Sommer. Ich freue mich drauf. Tschüss. Ciao. Also, wir haben jetzt gelernt, man kann sich in Bremen billig liften lassen. Das sollten wir uns alle merken. Ah, ich sehe gerade hier, wir haben im Fernsehen heute keine Rufnummer eingeblendet. Für diesen Fall steht hier vorne immer versteckt mein altes Pappschild. Und auf dem alten Pappschild steht unsere Telefonnummer. Die muss ich jetzt aber mal so hinstellen, damit ihr die auch richtig seht. Seht ihr sie so? Ah, so ungefähr, ne? Ist nicht so ganz dolle, aber es geht. Ich lasse mal so stehen. 0800 220 5050. So könnt ihr uns erreichen oder meldet uns domian@wdr.de. Und wir machen weiter mit Jan. Und Jan ist 38. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Domian. So, kannst Jan. Kannst du mich hören? Absolut gut. Um was geht's? Also mein Thema ist das Thema psychische Erkrankung und wie man wunderbar damit leben kann. Bist du psychisch erkrankt? Ich habe eine psychische Vorerkrankung. Also ich bin schon öfter mit Psychosen in der Klinik gewesen. Ah, mit Psychosen. Also das ist mit die Psychosen, das ja, ist die Erkrankung. Heftig mit Stimmen hören und Verfolgungsängsten und also es war teilweise echt derbe. Ne? Und ich habe mich mit der Krankheit arrangiert. Ich nehme meine Medikamente. Wie alt warst du, als es zum ersten Mal auftrat? 23, ja. Und du leidest heute auch noch unter dieser Erkrankung? Nimmst aber Medikamente? Die Krankheit ist eingedämmt, dank der Medikamente. Mhm. Das letzte Mal bin ich 2003 in der Klinik gewesen. Vielleicht erzählst du mal ein paar Beispiele, wie sich diese Krankheit psychisch bemerkbar macht, wenn man eine Psychose hat. Wie empfindet man das? Was spürt man? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also meine erste Psychose war 1995. Und ich hatte halt, vielleicht zum Auslöser, ich hatte halt einen Monat lang in einem Einkaufszentrum gearbeitet, während der Semesterferien, und hatte halt eine Nachtsparty gemacht, tagsüber gearbeitet und war ich mit Freunden auf einem Winzerfest. Also wenig geschlafen? Wenig geschlafen, da haben wir jemanden kennengelernt, mit dem haben wir zusammen was geraucht, und die Ärzte haben dann halt später gesagt, das war eine drogeninduzierte Psychose. Wobei der Schlafentzug sicher auch eine Rolle gespielt hat. Genau, hört man oft. Ich habe halt irgendwann angefangen, Stimmen zu hören. Ich bin total hyperaktiv geworden. Habe die ganze Nacht wach gesessen, Songs geschrieben, kein Auge mehr zugetan. Mhm. Bin dann irgendwann auf die Straße gelaufen und habe gedacht, ich wäre im Fernsehen. Mhm. Das war verrückt. Ich hab mir vorgestellt, ich werde gefilmt und habe quasi meine Songs gesungen und habe mich für den kommenden Bruce Springsteen gehalten, so ungefähr. War das dann nur in der Nacht noch unter Drogeneinwirkung oder wie war es dann in den nächsten Tagen und Wochen? Das war ein paar Tage nach der Drogeneinwirkung. Hattest du immer noch das Gefühl, dass Kameras dich beobachten? Richtig, ja. Und das hat sich bis in die Klinik reingezogen halt, ne? Meine Eltern haben mich dann irgendwann eingeliefert, weil welcher vernünftige junge Mann rennt mitten in der Nacht nur mit seinen Boxershorts bekleidet auf die Straße und singt seine Songs, die er die ganze Nacht über geschrieben hat. Das ist schon abgedreht. Hast du auch Kameras gesehen, die auf dich gerichtet sind? Ich hab's mir eingebildet. War natürlich absoluter Schwachsinn. Ja. Ich bin halt total abgedreht, hatte 1000 Gedanken gleichzeitig, aber konnte im Grunde nichts klar formulieren und meine Eltern haben mich dann in die Klinik gebracht, da war ich zunächst mal auf der Nacht und Not. Noch eine Frage zu den Stimmen. Das hört man ja oft, dass Leute, die Psychosen haben, die hören Stimmen. Was sind das für Stimmen und was sagen diese Stimmen? Was sagen die Stimmen? Ja, die sagen zum Beispiel, dir wird was passieren oder gleich passiert was. Mhm. Also ist ganz unterschiedlich, das lässt sich schwer sagen. Das kommt auf die Situation an. Mhm. Ne? Und die Psychosen waren alle unterschiedlich halt. Ne? Die erste Psychose, da wurde mir gesagt, ich war halt manisch. Das heißt, ich war total übersteigert halt. Und bei den späteren Psychosen waren es dann halt teilweise auch Angstpsychosen, dass ich wirklich nur noch Verfolgungsängste hatte. Ach so, das ist ja interessant. Hab mir eigene Gedankenkonstrukte aufgebaut, hab gedacht, in der Zeitung halt irgendwelche versteckten Botschaften zu lesen oder halt in Songs versteckte Botschaften rauszuhören. Die riesigen globalen Zusammenhang zu erkennen halt, ne? Genau, die nur für dich bestimmt waren, also eine Art Verschwörungstheorie, sowas. Richtig, ja. Ja, das ist krass. Das ist wie, ich weiß nicht, hast du vielleicht mal den Film mit dem Russell Crowe gesehen, Beautiful Mind, oder mit dem Daniel Brühl, das genau. Rauschen, das ja, ist ja, auch genau. Im Film aufgenommen worden. Also ich hatte keine optischen Sinnestäuschungen. Mhm. Die waren bei mir nur akustischer Natur halt. Ne? Also das, wenn man sich als ich sag mal, als Gesunder sich so ein wenig versucht, da hineinzuversetzen, macht mir das gleich große Angst, wenn ich mich da in dich hineinversetzte. Ja, das war auch sehr erschreckend teilweise. Ne? Weil man ist dem ja ausgeliefert. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch von Natur aus, ein sehr lebensfroher Mensch. Mhm. Aber diese Psychosen, die haben mich in dem Moment kaputt gemacht halt. Ne? Was heißt eigentlich ganz ganz konkret eine Angstpsychose? Was bedeutet das? Angstpsychose, das heißt, man bekommt in bestimmten Abständen Panikattacken. Mhm. Ne? Also die Angstgefühle werden so stark in einem, dass man einfach so quasi kaum noch Luft bekommt und sich nicht mehr auf die Straße traut halt. Ja. Ne, und bekommt man das auch zu Hause, wenn man alleine ist? Man bekommt es zu Hause, wenn man alleine ist, man bekommt es draußen auf der Straße, das kann überall eintreten. Mhm. Zum Beispiel, während du diese geheimen Botschaften da in Songs irgendwie meintest zu hören oder in der Zeitung oder als du die Stimmen gehört hast, war dir da schon klar, ich bin psychisch krank? Man hat es im Hinterkopf, aber in dem Moment, wo man die Sachen sieht, glaubt man dran. Also das hört sich jetzt vielleicht verrückt an für einen Menschen, der sowas nie wirklich erlebt hat. Es ist sehr real und sehr erschreckend. Ja, als du dann in die Klinik gekommen bist und sagen die Ärzte dann, sie haben eine psychische Erkrankung, es gibt keine Stimmen, das passiert alles nur in ihrem Nein, Kopf? Nein, das sagen die nicht. Das sagen die nicht. Sagen, Herr Krüger, Sie müssen jetzt schlafen, Sie bekommen das und das Medikament und wir geben Ihnen was zum Schlafen, legen Sie sich hin und im Grunde ist in den ganzen Gesprächen die Krankheit selber und das, was ich mir eingebildet habe, nie richtig thematisiert worden. Aber durch was kapiert man denn dann, dass man krank ist? Eigentlich mehr durch die Angehörigen, die einem das sagen. Die einem sagen, dass man krank ist. Warum sagen die Ärzte das eigentlich nicht? Bitte? Warum sagen die Ärzte das eigentlich nicht? Schwer zu sagen. Die haben halt bestimmte Handlungskonzepte, denen sie zu folgen haben halt, ne? Also in meinem Fall wurde mir dann ich konnte meine Unterlagen kurz mal reingucken und da stand was von schizoaffektiver Psychose, Schizophrenie halt auch, ne? Und ich war schon sehr enttäuscht von dem, was die Ärzte in den Gesprächen dann teilweise gesagt haben. Achso, du warst damit unzufrieden mit. Ich war mit der Behandlung sehr unzufrieden. Ja. Wie ist es denn heute? Du nimmst heute noch Medikamente ein? Ich nehme heute noch Medikamente, Neuroleptika, die werde ich auch bis zum Ende meines Lebens nehmen. Wenn du die absetzen würdest, was passiert dann? Dann würde die große Gefahr bestehen, dass ich wieder irgendwann eine Psychose bekomme. Ja. Ne? Das heißt, du bist und das immer. Das möchte ich nie wieder erleben. Verstehe. Weil die letzten Mal so erschreckend waren. Du, das heißt, du bist immer noch in Kontakt mit Psychiatern. Richtig. Ich bin in Behandlung bei einem Arzt für Neurologie und Psychiatrie. Ja. Redest du denn mit diesem Arzt darüber? Mit dem spreche ich auch darüber. Der fragt mich, das ist ein sehr guter Arzt. Mhm. Also es gibt jetzt nicht nur unfähige Ärzte, also es gibt auch durchaus gute Ärzte. Und der mit dem spreche ich halt über mein Befinden. Mhm. Ne? Die Sache ist halt bei Psychosen, da dringen die Ärzte halt bewusst nicht tief in das Bewusstsein ein, mhm, weil sie halt denken, sie können halt viel damit durch auch auslösen und wieder hochschwemmen. Natürlich, das wird seinen Grund haben. Ich habe zum Beispiel eine zweijährige Therapie gemacht zur Strukturierung des Alltags, mhm, und da sagte der Psychologe zu mir, dass es halt nicht üblich wäre, die Psychosen aufzuarbeiten, mhm, um die Patienten nicht mit ihren damaligen Ängsten aufs Neue zu konfrontieren, sondern halt, das war halt eine Therapie, die Strukturierung des Alltags, und die hat mir sehr geholfen. Das heißt, mein Leben hat sich in den letzten Jahren wirklich zum Besseren gewandt. Ja, das heißt, du bist jetzt so viele Jahre schon mit dieser Krankheit beschäftigt. Ja. Jetzt bist du 38 Jahre alt. Kannst du jetzt mit den Medikamenten einen normalen Beruf ausüben? Das kann ich, ja. Was machst du? Ich bin gelernter Kaufmann im großen Außenhandel. Mhm. Also meine letzte Psychose habe ich 2003 gehabt, Ende 2002, Anfang 2003, mhm, mitten im Anerkennungsjahr als Erzieher, mhm, musste meine Erzieherausbildung halt abbrechen, das Anerkennungsjahr aufgrund dieser neuerlichen Erkrankung. Mhm. Seit ich das letzte Mal aus der Klinik entlassen wurde, bin ich nicht mehr krank gewesen. Was ja toll ist, also, ist ja lange her schon. Neuer Schub quasi, mhm, weil ich meine Medikamente nehme und vernünftig schlafe. Mhm. Auf was muss man besonders achten? Wenn man eine psychische Erkrankung hat, sollte man auf seine Ärzte hören und die Medikamente nehmen und die möglichst nicht selber absetzen. So wie ich es in der Vergangenheit öfter gemacht habe. Achso, das hast du gemacht? Ich habe die Medikamente teilweise abgesetzt und habe dann neue Psychosen bekommen, weil ich halt nicht jeden Tag diese Chemie in mich reinstocken wollte. Darfst du Alkohol trinken? Es wird mir von abgeraten. Ja. Ich könnte theoretisch ab und zu mal ein Bier trinken, aber ich bin da jetzt seit 2005 sehr konsequent und trinke keinen Tropfen Alkohol. Ja, ist auch genau richtig so. Ja. Das heißt, wenn du die Medikamente weiternimmst, kannst du ganz normal alt werden? Dann kann ich ein ganz normales Leben führen. Ganz normales Leben führen. Und ich ist das ist diese Art der Erkrankung, weißt du das zufällig, ist das irgendwie vielleicht auch vererblich bedingt? Es ist vererblich, ja. Und meine Mutter hat auch eine psychische Erkrankung. Mhm. Ja, mhm. Allerdings hat sie erst mit 49 Jahren bekommen. Mhm. Ne, und meine Schwester, also eine meiner Schwestern, ich habe 6 jüngere Geschwister, mhm, eine meiner Schwestern hat auch eine psychische Erkrankung, die war bei ihr nur ganz kurz und das war bei ihr, hat sich bei ihr anders geäußert, das war in Form einer Depression. Also Jan, dann freue ich mich, bin froh, dass du es im Griff hast, so kann man es ja sagen. Ja, und, ich habe es jetzt im Griff und ich möchte halt Menschen Mut machen, die auch eine psychische Erkrankung haben und halt denken, sie kommen aus diesem Teufelskreis, Klinik, Ärzte, mhm, Psychose nicht mehr raus. Ja. Man sollte halt seine Medikamente nehmen, auch wenn viel Schlechtes über die gesagt werden, aber für mich waren die Medikamente ein Segen. Mhm. Also ich kann dank der Medikamente ein ganz normales Leben führen, hab meine Ausbildung zum Kaufmann abgeschlossen, habe als DJ gearbeitet, sogar angefangen, jetzt ein Buch zu schreiben. Ja. Hat nichts mit Erkrankung zu tun, sondern es ist ein Fantasy-Roman. Halt, Gut, Jan, dann freue ich mich, dass wir beide haben reden können. Ja, danke, Domian. Ich muss nur mal sagen, ich bin ein großer Fan deiner Sendung. Ich Dankeschön. Verfolge dich schon seit vielen Jahren und war klasse, mal hier sprechen zu können. Dankeschön und dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ciao. Ja, tschüss. So, jetzt sehe ich auf meinem Monitor hier vorne rechts, dass wir wieder eine Einblendung im Fernsehen haben, so dass ich mein altes Schild wieder verstecken kann. Aber gut, wenn man das dabei hat für so Notfälle, kann man das immer hinstellen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz hier zum mich bewegen. 1.44 Uhr haben wir und es geht weiter mit Andreas und Andreas ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Andreas, um was geht es bei dir? Bei mir geht es um den Tod meiner Eltern. Ja, wann sind deine Eltern gestorben? Mein Vater ist 2008 gestorben und meine Mutter ein halbes Jahr danach, also auch 2008. Mein Vater ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mhm. Er ist praktisch überfahren worden. Was war das genau? Bitte? Was war das genau für ein Unfall? Da ist ein PKW aus der Kurve geflogen und mein Vater ist auf der anderen Straßenseite gegangen und war gerade am Bürgersteig, an der Hauswand. Mhm. Und der PKW kam dann und hat ihn praktisch an der Hauswand vertrümmert. Er hat dabei beide Beine verloren, hat dann 6 Wochen im künstlichen Koma gelegen und ist dann gestorben. Er hat beide Beine verloren? Hat beide Beine verloren. Die mussten sogar die Motorhaube aufbrechen, um ein Bein davon noch zu finden. Ich zögere jetzt gerade. Ist dieser Unfall damals in Köln passiert? Der ist in Köln passiert, ja, in Köln-Mülheim. Ja, dann kann ich mich daran erinnern. Richtig. Also aus der Presse heraus kann ich mich erinnern. Ja, ja, genau. Das war jemand, der mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren war, mit einem fetten, großen Auto. Richtig, richtig. Mercedes war das. Genau. Und der hat auch noch, wenn ich mich auch noch recht erinnere, Fahrerflucht begangen. Der ist noch abgehauen. Die sind weggelaufen, beide. Mhm. Und, beide, da saßen zwei Leute drin. Da saßen zwei, er und seine Freundin, seine Geliebte. Mhm. Und die sind dann abgehauen, sind dann aber beide nochmals zurückgekommen zu dem Unfallort und haben die Handtasche von ihr rausgeholt und sind dann wieder weggelaufen. Ja, an diese Absurdität erinnere ich mich auch noch sehr gut. War das Auto nicht sogar noch geklaut? Nee, das war nicht geklaut. Er hat es nur noch nicht, es war nur noch nicht abbezahlt. Also, dann war dein Vater so schwer verletzt, dass die Beine amputiert wurden und er dann im Koma lag. Richtig. Und die sind noch an demselben Abend amputiert worden, die Beine. Mhm. Also die waren auch praktisch schon gar nicht mehr dran. Und ist dann, wie lange nach diesem Autounfall, wie lange hat er dann noch gelebt? 6 Wochen. 6 Wochen. Mhm. 6 Wochen. So, gestern im Januar ist er dann gestorben. Und wie kam es, das weiß ich jetzt nicht, warum deine Mutter auch so schnell danach gestorben ist? Meine Mutter war vorher allerdings schon an Speiseröhrekrebs erkrankt. Und wir wussten aber alle, dass es mit meiner Mutter, das hätte nicht mehr hingehauen. Und wir hatten uns auch alle schon irgendwie darauf vorbereitet. Und ja, und dann kam das eben dann mit meinem Vater. Ja, und meine Mutter war natürlich dann auch traurig und hat sich dann auch, ich denke mal, auch aufgegeben. Mhm. Das ist natürlich für eure Familie ein unfassbarer Schicksalsschlag damals gewesen. Einmal dieser furchtbare Unfall und dann für dich jetzt auch so schnell hintereinander beide Elternteile zu verlieren. Das war der Hammer. Ich bin da heute auch mal nicht drüber weg. Ich hatte auch mal vor, in ärztliche Behandlung zu gehen, aber das hat damals irgendwie nicht so geklappt, weil das mit den Terminen dann auch nicht so hingehauen hat. Vielleicht nochmal zu diesem Fall. Man hat ja dann diesen Täter gefunden. Der Täter hat sich am anderen Tag selber gestellt. Da hat wohl oder sowas. Er hat angerufen und hatte sich dann selber gestellt. Zu was die eindeutige Schuld lag bei diesem Mann, weil er viel zu schnell gefahren war? Richtig. Zu was ist er verurteilt worden? 15 Monate. 15 Monate? 15 Monate Gefängnis und das war's. Das heißt, er ist längst wieder draußen und führt ein schönes Leben. Er ist längst wieder draußen und macht mit seinen Geschäften weiter. 15 Monate nur. Das ist ein Mann, ein Mensch totgefahren worden und er hat eine Fahrerflucht begangen und dann gibt es nur 15 Monate. Das ist unfassbar. In einer anderen Situation, die mir bekannt ist, wo das Ähnliche passiert ist, wo allerdings die Leute nicht dabei gestorben sind, hat derjenige 2 Jahre und 3 Monate bekommen. Hm. Hast du diesen Täter irgendwann mal persönlich gesehen? Ja, am Gericht. Am Gericht. Wie war das für dich, den dann zu sehen? Ziemlich unangenehm. Ziemlich unangenehm. Da war dein Vater schon verstorben, ne? Der war da zur Zeit dann schon verstorben. Hm. Das war ziemlich unangenehm. Vor allen Dingen viel Wut, Hass. Wie hat er sich vor Gericht verhalten? Ziemlich ruhig, ziemlich ruhig. Er hat teilweise auch geweint, aber das fand ich nicht, das war nicht echt. Das war nicht echt, das war alles nicht echt. Er ist nicht zu dir gekommen und hat Beileid gewünscht oder sich entschuldigt oder irgendetwas? Entschuldigt hat er sich, das hat er sich. Wie hat er das gemacht? Er ist auf uns zugekommen und wollte sich dann bei uns auch entschuldigen. Hast du die Entschuldigung angenommen? Ich habe die Entschuldigung mehr oder weniger angenommen, aber wenn ich es heute noch mal, ich würde sie nicht mehr annehmen, bin ich ganz ehrlich. Warum nicht? Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich war damals, ich weiß nicht, es war alles ganz merkwürdig und... Ja, du standst ja unter Schock. Auch. Gibt es Geschwister? Zwei Stück, ja. Mhm. Mhm. Und wenn man ihnen dann so nahe gegenübersteht, das ist dann doch schon heftig. Wie hat denn, das finde ich ja immer so interessant in Anführungszeichen oder empörend, wie hat der Rechtsanwalt versucht, ihn gut darzustellen oder ihn rauszuhauen? in dem er ihn, ja, ihn gut geredet hat, dass er sich Arbeit suchen würde, dass er neu anfangen würde, dass er mit den ganzen Drogen und dem ganzen Mist, den er da an sich genommen hat, aufhören würde, dass er nichts mehr verkauft, dass er nicht mehr prostituiert und. Also ach, alles, all das kam auch noch hinzu. Hat er Drogen genommen, als der Unfall passiert ist? Nein, das konnten sie auch nicht mehr feststellen, weil, wie gesagt, er hat sich erst am anderen Tag gestellt und da war auch dann kein Alkohol mehr im Blut oder irgendwelche Drogen. Das ist in einem Kölner Stadtteil passiert, also mitten in der Stadt. Richtig. Weißt du, kann man genau sagen, welche Geschwindigkeit er drauf hatte? Also er müsste ausgerechnet zwischen 70 und 80 km/h drauf gehabt haben. Mhm. Wie hast du das in Erinnerung? Du hast deinen Vater dann ja im Krankenhaus besucht. Ja. Wie hast du das in Erinnerung? Wie habe ich das in Erinnerung? Ja, es fällt mir schwer, mich daran zu erinnern, bin ich ehrlich, weil ich möchte die Bilder eigentlich verdrängen, aber wenn ich mich daran erinnere, ja, dann kommen einfach mir die Tränen. Mhm. Weil der Mann, der könnte noch leben. Mhm. Dein Vater war eigentlich gesund? Der war fit, der war eigentlich gesund, ja. Er ist wie alt geworden? Der ist 75. Mhm. Mhm. Also der war eigentlich topfit, der ist mal arbeiten gegangen nebenbei. Und er ist, nachdem man ihm die Beine amputieren musste, er ist aber nicht mehr wach geworden im Krankenhaus. Hier und da ist er mal kurz wach geworden, aber nur ganz kurz. Aber das war dann so, als wenn man mit einem Besoffenen spricht. Mhm. Das heißt, er hat das gar nicht wirklich realisiert, was da mit ihm jetzt los war. Nee, das hat er hoffentlich nicht. Hoffentlich, also ich wollte gerade sagen, das ist dann ja schon mal tröstlich, wenn... Er meinte wohl nur, aber er muss irgendwas registriert haben, weil er meinte einmal nur zu mir und meiner Mutter dann, er hätte wohl gestern Abend einen Unfall gehabt, das war dann allerdings schon 2 Wochen her und er könnte doch nichts dafür. An was ist er dann schließlich verstorben? Er ist verstorben, weil sich alles aufgebläht hat, die Leber, alles, die ganzen Innenorgane haben sich aufgebläht und der Körper hat das einfach nicht akzeptiert, dass die Beine eben ab sind. Was? Und ich denke mal ganz ehrlich, mein Vater hätte auch so nicht mehr leben wollen. Ja, ja. Insofern ist es auch eine Gnade, dass er hat sterben können. Ja. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Ja. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nein, ich war nicht bei ihm. Ich war nicht bei ihm. War aus der Familie jemand da? Nein, es war keiner da. Er ist nachts um 12 ist er gestorben. Und da haben wir dann auch den Anruf gekriegt und sind dann auch sofort zur Uniklinik gefahren. Nur war, wie du gerade ja erzählt hast, war deine Mutter zu diesem Zeitpunkt ja selbst schwerst krank schon, krebserkrankt. Wie hat denn, ich vermute mal, dass sie auch so ungefähr in dem Alter war, wie hat denn die alte Frau, die alte Dame dieses furchtbare Unglück aufgefasst, als dann auch der Vater verstorben war? Meine Mutter war fix und fertig. Meine Mutter war fix und fertig. Sie hat nur noch mehr oder weniger geweint. Sie wurde dann auch immer schwächer und obwohl sie mir selber gesagt hat, dass sie keine Lust hat zum Sterben. Mhm. Aber sie war todtraurig. Klar, er hat sie überall hingefahren zur Chemotherapie und hat sich um sie gekümmert, hat alles für sie gemacht, Haushalt und eben das Ganze. Und die waren über 50 Jahre zusammen. Mhm. Das speist. Wie verkraftet man das denn in der Zeit damals so? Als Sohn ist in deinem Fall, wie hast du das verkraftet, dass so schnell hintereinander und unter diesen furchtbaren Umständen deine Eltern gestorben sind? Ich habe das eigentlich bis heute noch nicht verkraftet. Wie hast du denn damals versucht weiterzuleben? Meine Freunde und meine Freundin, die haben mich versucht aufzubauen. Mhm. Die sind der Grund, warum ich eigentlich noch lebe, sage ich jetzt einfach mal. Weil die haben mich echt versucht aufzubauen und ich habe dann auch immer für mich selber versucht, irgendwie wieder nach vorne zu kommen, Schwung zu finden, weil meine Eltern immer mal gesagt haben, Junge, wenn wir mal nicht mehr sind, du musst weiterleben, weitermachen. Mhm. Aber es klappt doch dann irgendwie nicht so ganz, wie ich das wollte. Hast du den Eindruck, es sind ja jetzt einige Jahre vergangen, dass du auf der Stelle trittst? Ja. Oder hast du den Eindruck, dass es sogar noch schlimmer geworden ist? Ich habe eher den Eindruck, es ist schlimmer geworden. Ich trete auf der Stelle und es wird irgendwie immer schlimmer. Die Depression, ich denke viel an meine Eltern. Ich bin nachts unterwegs im LKW so und dann, wenn ich dann meine Musik höre, so, dann kommen mir dann schon mal die Tränen. Mhm. Also es ist eigentlich Horror, weil alles so schnell und so plötzlich. Und ja, unfassbar. Unfassbar. Also, ich muss nochmal sagen, dass wir, glaube ich, alle hier in Köln, das ist ja durch die Lokalpresse gegangen, fassungslos waren und empört waren und tief mitgefühlt haben mit euch und mit der Familie. Du warst aber nie in einer längeren Therapie. Nein, war ich nicht. Ich hatte es mal in Angriff genommen, aber dann hat es so lange gedauert, bis die Ärztin mich dann zurückgerufen hat. Und dann war ich aber in der Zeit auch wieder in Arbeit und dann hat es von meiner Arbeitszeit auch ja gar nicht geklappt. Und irgendwie hat sich das dann so ein auseinandergefahren. Ich würde es dir dennoch sehr dringend empfehlen, Andreas. Wenn man nach so vielen Jahren so sehr noch belastet ist von einem so schlimmen Unglück, muss man sich Hilfe von außen holen. Du hast es ja lange genug versucht, jetzt allein damit klarzukommen oder auch mit Hilfe der Freunde, aber da sind die Freunde auch überfordert. Ich würde dir das wirklich sehr dringend empfehlen. Würde dir auch gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin sprichst und die dir dann auch so eine spezielle Therapieform empfehlen kann, die für deinen Fall die effektivste und die beste wäre. Ja, gerne. Also das würde ich jetzt wirklich vorschlagen. Dann bitte ich dich gleich aufzulegen, Andreas, und dann wirst du von Sabine zurückgerufen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es dann etwas aufwärts geht, obwohl der Schmerz natürlich immer bleiben wird und diese furchtbaren Erinnerungen. Das ist ja völlig klar. Aber das Ziel muss ja sein, dass du einigermaßen in deinem Alltag wieder normal leben kannst. Das ist das Ziel. Ja, ich versuche es ja auch immer. Es gibt mir dann auch immer neuen Schwung und versuch dann mal irgendwie vielleicht nicht dran zu denken und dann einfach zu sagen, komm, vergesst das Alte einfach, mach neu und gib Power, aber irgendwann flacht das dann wieder ab und dann bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. So, Andreas, und jetzt machen wir so wie gerade besprochen, du legst bitte auf und wirst von Sabine zurückgerufen. Werde ich machen. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und toll, dass ich mal durchgekommen bin und wünsche dir und deinem Team alles Gute und mach weiter so. Sehr nett, vielen Dank. Andreas, tschüss. Ciao. Vielen Dank. Und hier ist Lisa und Lisa ist 28. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Um was geht's? Ich war noch nie verliebt. Noch nie? Noch nie. In niemanden? Nee, in niemanden. Mhm. Dann weißt du ja gar nicht, was verliebt sein ist. Nein, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Also ich meine, klar hat man eine Vorstellung davon, wenn man das so hört, aber... Wie ist deine Vorstellung von verliebt sein? Ich nicht, Schmetterlinge im Bauch. Was immer das auch heißen mag, wenn man es nicht weiß? Ja, so ein Kribbeln halt irgendwie völlig, überhaupt nicht rational und weiß nicht. Gab es denn schon mal Menschen, die du zumindest sehr sympathisch gefunden hast? Im freundschaftlichen Sinne, ja. Hast du schon mal die Sehnsucht gehabt, jemanden zu streicheln oder gestreichelt zu werden? Ja, ich meine, ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja, also wenn man selber noch nie verliebt war und sich dann noch nicht irgendwie auf eine Beziehung einlässt oder so, dann hat man natürlich auch den Wunsch nach Nähe und solchen Dingen. Gehe ich davon aus, du sagst, ich war noch nie verliebt, dass du auch noch nie Sex hattest? Doch. Doch. Mit einem Mann? Ja. Und wie war das? Keine Ahnung, nicht berauschend. Das heißt ja nicht mechanisch. Mechanisch. So. Was hast du dabei empfunden? Gar nichts. Also. Gar nichts. Lass uns mal die Zeit sehr zurückdrehen. Wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? Gute Frage. Ich war, glaube ich, ein kleines Stresskind. Also. Sind deine Eltern zärtlich und liebevoll zu dir gewesen? Ich glaube, das war schwierig. Ich habe zwei große Schwestern, die sehr viel älter sind als ich und ich war irgendwie so der Nachzügler. Und aber die werden doch eigentlich so in der Regel immer so ein bisschen verhätschelt, so die Kleinen, die Nachzügler. Ja, meine Eltern hatten relativ viel Geld und das wurde dann viel dadurch kompensiert und ich bin seit ich 12 bin auf Internaten. Ach so, verstehe. Ist dann nicht so viel. Also die Schmuse-Szenen mit Mama und Papa und so gab's gar nicht. Ja, ganz, ganz früher, als ich klein war, gab's das mal. So ganz, ganz seltene Momente oder so, abends gut Geschichten lesen oder so, das hat meine Mutter schon immer gemacht, aber. Bedauerst du das, dass es so ist, wie es ist im Moment? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich. Da fehlt was. Ja, natürlich. Ich weiß halt auch nicht, woran es liegt oder was ich hier ändern kann. Stehst du denn auf Männer oder Frauen? Nee, auf Männer. Auf Männer. Mann, Lisa, das tut mir jetzt aber sehr leid. Ich würde mich sehr gerne mit dir länger unterhalten. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Das kann ich ja lediglich anbieten, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ist das okay? Ja, klar. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay. Okay, klar. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tobias Linke. Und morgen haben wir ein Thema. Und das Thema heißt morgen, ich werde nicht alt werden. Ich möchte gerne mit jungen Leuten reden, die aufgrund einer Erkrankung wahrscheinlich nicht lange leben werden. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.